Und seit Tagen ist langweilig, sie schalten das Radio ein. Auf MDR läuft Volksmusik, wie langweilig, oh nein. Doch hört man mal genauer hin, dann ist das Staunen groß. Die Volksmusik spielt übers Ficken, die Texte werden famos. Beim Kaffeekränzchen läuft sie leicht, beim Frühstück früh um 8. Dass Omas Opas wirken wollen, wer hätte das gedacht? Die einen wollen eine heiße Nacht, die anderen haben's getrieben. Mit ihrem Nachbarn Heif und Bill, im Schleier wird's beschrieben. Wenn Volksmusik ist Volksmusik, dann tritt der ist frei. Die Rentner sind total versaut und spielen mit dabei. Wenn Volksmusik im Radio läuft, dann ist das Staunen groß. Die Oma setzt den Schlussverein in Omas Schoß. Am Abend steht das Radio, geht mit Schlager bis ganz spät. Die Botschaft, die dann rüberkommt, ist alles, was jetzt zählt. Die Oma schaut den Opa an, ganz lüstern und schreit. Die Volksmusik macht's möglich und das zu jeder Zeit. Denn Volksmusik ist Volksmusik, dann tritt der ist frei. Die Rentner sind total versaut und spielen mit dabei. Wenn Volksmusik im Radio läuft, dann ist das Staunen groß. Die Oma setzt den Schlussverein in Opas Schoß. Wer denkt, bei Rentnern geht nichts mehr, wer hat sich schwer geschnitten? Dem Opa wird die Hose dick, geht Oma an die Titten. Die Volksmusik macht möglich, das wäre wohl gelacht. Senioren treiben's wild, bis ganz spät in die Nacht. Denn Volksmusik ist Volksmusik, der Tritt, der ist frei. Die Rentner sind total versaut, spielen mit dabei. Wenn Volksmusik im Radio läuft, dann ist das Staunen groß. Die Oma setzt den Schlussverein in Oma.